So, es gab Post im Versuchslabor. Und zwar habe ich ein Päckchen bekommen von dem lieben Uwe, von dem Potzeller, den vielleicht, oder nicht vielleicht, hoffentlich, der ein oder andere kennt als Landfunker bei Die Landfunker. Da ist er einer von den dreien. Und in seinem eigenen Podcast, der macht so die Potzeller News, da war ein kleines Gewinnspiel. Und da habe ich mal mitgemacht. Ich mache das sonst nicht, aber in dem Fall, wenn der Uwe das macht, da bin ich dann mal dabei. Das ist selbstverständlich, ne? Lieber Uwe. Und ich habe bekommen in einem Päckchen Glaner Luft in der Dose. Tatsächlich, sowas gibt's. Also 100% frische Garantie steht drauf. 100% Bio und unbegrenzt haltbar. Das ist schon mal gut. Und so einfach und schnell geht's. Atemvorschlag steht hier. Dose vorsichtig öffnen und mit dem Atemwerkzeug dicht an die Dose. Inhalt langsam ein- und ausatmen. Achten Sie darauf, sehr tief einzuatmen und erst mit dem Lachen zu beginnen, wenn die ganze Luft wieder vollständig ausgeatmet ist. Fertig. Ja, das mache ich. Ich lache doch so gern. Das passt. Ja, sehr schön. De Pfälzer steht noch drauf. www.depfälzer.de. Scheinbar kann man das da irgendwo online bestellen. Das habe ich noch nicht nachgeschaut. Aber das könnt ihr ja mal machen. Also wer auch mal lachen will und so eine Dose Glaner Luft haben will, der muss sich die natürlich jetzt leider kaufen, weil ihr das Gewinnspiel beim Uwe ja wohl alle verpasst habt. So wie ich das gehört habe. Naja, so spielt das Leben. Gut, eine andere Geschichte. Jetzt stelle ich die Dose mal. Oh, habt ihr gehört? So, da mal auf Seite. Das Füllmaterial in dem Päckchen, das war ja auch überhaupt noch der Brüller, weil da war noch ein Rucksack mit dabei. Den hat der Uwe noch dabei gelegt. Da freue ich mich sehr drüber. Kann natürlich sein, dass sich eine von meinen Töchtern noch mehr drüber freut als ich. Die Dinger sind immer gern genommen und schnell weg. Ich glaube, wir stehen an die 4, 5 rum, die alle so für unterschiedliche Events gepackt sind, ne? Wir gehen zum Stall, wir gehen schwimmen, wir gehen in die Schule, wir gehen an die Isar. Alles so immer schon fertig vorbereitet. Ja, also, Uwe, nochmal an dich, vielen Dank. Also, mir hat Spaß gemacht. Ich habe ja per Audio-Kommentar teilgenommen an dem Gewinnspielchen. Uwe, wenn du magst, kannst du es gerne mal irgendwo online stellen, ne? Wenn du Spaß dran hast. Also da ist keine Copyright oder irgendwas drauf, was ich verschicke. Als Audio ist immer gerne zu verwerten. Jo. Und es gab, wo wir bei Audiokommentaren sind, auch Post in der Form eines kleinen Telegramms, einer Sprachnachricht auf Telegram von dem Gerard. Von Geras Welt und zwar tatsächlich für eine kurz dazwischen geblubbert Folge, so wie die hier, hat er sich hingesetzt und mir kurz mal Feedback gegeben zum Thema Philly-Pferde. Ich find's gut, ich werde sie hinten dran schneiden und hey, Gerard, Philly-Pferde sind der total heiße Scheiß, wenn du so zwischen 5 und 10 Jahren alt bist. Habt ihr vielleicht gehört, ich habe für die Kleinste hier im Haus was bestellt und das ist mittlerweile auch schon da und voll integriert in die ganze Spielelandschaft, steht irgendwo zwischen den Schleichpferden und den Kuscheltieren, ist es aufgebaut und hat einen Platz gefunden. Gut, in dem Sinne, so ein paar Kleinigkeiten mal hier aus dem Versuchslabor, kurz dazwischen geblubbert. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Passt auf euch auf, wie immer, und Servus, der Klaus. Ja, Klaus, vielen Dank für deine kurze Dazwischengeblubbert-Folge. Da gehe ich extra arbeiten, um von zu Hause von diesen Philly-Pferdchen wegzukommen, womit meine Tochter mich auch grundlegend nervt. Und schon höre ich das in meinem Podcatcher auch. Habe ich denn von diesen Dingern gar keine Ruhe? Ich glaube, die sind nur dafür gemacht worden, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Danke nochmal.